Abschnitt 41 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 306. So oft umweht des müden Schläfers Bette, Laura, der heil'ge Schatten, dass ich sage, und was ich leid, und was ich litt, ihr klage, was, weil sie lebt, ich nie gewaget hätte. Mit einem Blick begann des Leidens Kette, mit solchem Blick beginnt, was ich ihr sage. Dann klag ich, wie mich Amors Qual zernage, wie nichts den Armen und Zufriedenen rette. Sie schweigt und heftet ihre frommen Blicke auf mich voll Mitleid, seufzt und sanfte Zähren ergießen sich zum Schmucke ihrer Wangen. Die Seele, mir vom Schmerze neu befangen, kann nicht der heftgen Klage sich erwehren und kehrt erwachend zu sich selbst zurücke. Ende von Abschnitt 41.